Also nun, nicht wahr? Ich find's großartig, dass ich diesen Telefonanschluss überhaupt bekommen habe. Und dann habe ich auch noch diese Wunderkiste beim Super Bingo gewonnen. Also gucken Sie mal, wenn Sie jetzt was sagen können, dann macht das Abhören wieder richtig Spaß.